etwas Bestimmtes? Jawohl, und zwar ihn persönlich. Dieses Hemd hier, nicht? Das habe ich vorige Woche von Ihnen geholt. Ich darf mich freundlich hinweisen, dass die Qualität davon unter aller Sau ist. Das tut mir leid, das ist nicht von uns. Ah, ich meine wohl, dass es von Ihnen ist. Sie haben es mir doch selber veräußert. Denn hier ist der Kassenzettel. Ja, da habe ich geschrieben, ein Oberhemd. Aber dass das sein soll, das kenne ich ja gar nicht. Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Aber durch Zufall steht es hinter Ihnen in Real. Ach, das? Genau. Ja? Das sollte bügelfrei sein und nicht einlaufen. Verhält sich aber genau im Gegenteil. Der tut einlaufen und ist überhaupt nicht bügelfrei. Das habe ich schon 50 Mal oder noch öfter verkauft. Und es hat noch nie Reklamationen gegeben. Na ja, mir haben sie es nur einmal verkauft. Und auch dieses eine Mal möchte ich hiermit rückgängig machen. Umtauschen? Ausgeschlossen. Das können wir nicht mehr umtauschen. Das Hemd ist ja gewaschen. Doch, wenn es Ihnen schmutzig lieber wäre. Nein, das ist beim Waschen falsch behandelt worden. Zu heiß oder zu lange, mit dem falschen Mittel oder was weiß ich. Deshalb sieht es so aus. Und falsch behandelte Stücke können wir nicht umtauschen. Das geht nicht. Ja, also dann möchte ich hiermit den Umtausch verzichten und nehme statt dem das Geld in bar. Ne? 28,95, wenn Sie so fröhlich sein. Geld? Das ist ja nun total ausgeschlossen. Geld geben wir nie zurück. Hä? Also wenn wir das ausnahmsweise anerkennen. Dann machen Sie das. Aber da müsste ich erst nochmal mit unserer Abteilungsleiterin sprechen. Und das wäre doch schön. Ja, auch dann können wir es höchstens tauschen oder einen Gutschein geben. Aber Geld zurück? Nein, das geht nicht. Ah, doch, lieber Geld. Höflich. Aber das war doch schon vorige Woche. Und das Geld, das ist doch schon längst durch die Kasse, verstehen Sie? Das ist doch gar nicht mehr da. Ja, aber ich bestehe doch auch gar nicht auf dieselben Scheine, die ich Ihnen neulich gegeben habe. Ich hätte jetzt auch andere nehmen, als entgegenkommen. Nein, also so geht das nicht. Das kann ich nicht und das darf ich nicht. Sehen Sie mal, wem soll ich denn das Hemd verkaufen, in dem Zustand, so wie das aussieht? Nein, also das geht nicht. Nur kennen Sie wahrscheinlich diesen Punkt, wo man dann wirklich leid ist, als Kunde für sein eigen Geld auch noch verscheißern lassen. Nun möchte man die alte Ziege doch am liebsten an der Gurgel. Aber weiter kommt man mit dem Gegenteil. Nämlich mit verschärfter Freundlichkeit. Pass auf. Ach, das tut mir nur aber leid für ihn. Nicht, dass ich ausgerechnet mit diesem Hemd eben auf der Verbraucherzentrale war. Und die haben mich dummerweise auch noch angespitzt. Ich sollte auf jeden Fall Geld zurück. Alles andere wären Ausreden, ganz schmutzige Tricks. Ja, entschuldigen Sie, so reden die da. Und ich sollte lieber eine Klage einreichen, wie hier von Ihnen unterbuttern. Sind Sie jetzt nicht ein bisschen laut? Das kann man doch auch leise erzählen. Na, ich nicht, leider. Weil ich bei verschärfter Freundlichkeit immer besonders anstrengend tue. Und ich weiß es auch nicht, wenn ich anstrenge, dann habe ich keine Bremse mehr auf der Stimmritze. Ehrlich, Fräulein, ist nicht gegen ihn persönlich. Ich dachte, Sie so minderwertige Textilien gar nicht gerne verkaufen, glaube ich Ihnen sogar. Ja, ehrlich, wahrscheinlich habe ich Ihnen sogar leid getan neulich, nicht, dass Sie mir so einen Schund da andrehen mussten. Also gut, Sie bekommen Ihr Geld zurück. An der Kasse, bitte.